Deutschlandfunk Soundcheck. Und zwar mit dem zweiten Teil von Country und Western heute Nacht hier im Soundcheck im Deutschlandfunk. Wir haben vor den Nachrichten Dwight Yoakam gehört mit einem Song mit Trains and Boats and Planes von seiner neuen CD Population Me. Wir hören noch einen und der heißt If Teardrops Were Diamonds, Dwight Yoakam mit einem anderen alten Bekannten. If teardrops were diamonds and only mine were used, they could pave every highway coast to coast and not be close to through. Teardrops were diamonds, cold blue. And if heartaches were rubies, stacked up just like stones, there'd be a mountain 10 miles high built by mine alone. If heartaches were rubies, mine alone, you might begin to understand the price love has to pay for being wrong. Teardrops were diamonds and only mine were used. Und es ist natürlich Willie Nelson gewesen, der da zusammen mit Dwight Yoakam gesungen hat. Die Band Cracker hat eine Country-CD gemacht. Die heißt Countrysides. Ist das richtig? Nochmal vorne drauf gucken. Ja, Countrysides heißt sie. Und was sie da machen, das ist relativ einfach. Sie singen Songs von anderen Standards und interpretieren sie etwas neu. Zum Beispiel Up Against the Wall, Redneck Mother von Wally Hubbard. Tonight the Bottle Let Me Down von Merle Haggard und noch einen anderen Song von Merle Haggard, den wir gleich hören werden, von Cracker. Das hat einen Hintergrund. Sie möchten damit ein wenig gegen die, ja, wie soll man das sagen, gegen die Bush-Regierung demonstrieren, indem sie diesen Country von Leuten, von denen man annehmen hätte können, dass sie mit Bush möglicherweise etwas im Sinn haben, ein wenig umfunktionieren. Also das ist das eine, und das andere ist dieser Protestantismus beziehungsweise diese Religiosität, die sich dort im Weißen Haus in Washington D.C. breit macht, wie David Lowery, der Chef von Cracker, gesagt hat. Wir hören, wie gesagt, einen Song von Cracker, den Mal Haggard geschrieben hat, und der heißt Reason to Quit Cracker. Reasons to quit. Smoking booze don't do me like before. And I'm hardly ever sober. And my old friends don't come round much anymore. Reasons to quit. The low is always lower than the high. And the reasons to quit don't outnumber all the reasons why. So we keep smoking and we keep drinking, having fun and never thinking, laughing at the price tag that we pay. And we keep rolling down that fast lane like two young men feeling no pain. And the reasons for quitting getting bigger each day. Reasons to quit. I can't afford the habit all the time. Need to be sober. Need to write some new songs that will rhyme. Reasons to quit. I have no rhyme or reason when I'm high. And the reasons to quit don't outnumber all the reasons why. Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. He bathed my heart in love, and he wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our trouble. Hear our faintest cry, he will answer by and by. When you feel a little prayer will turn him, and you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, And just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our trouble. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. When you feel a little prayer will turn him, and you know a little fire is burning, we'll find a little talk with Jesus makes it right. And just a little talk with Jesus makes it right. Wie alt mag der Mann, dieser Sänger, sein? 70 Jahre, ganz gewiss, wenn er nicht schon ein paar Jahre älter ist. Und das passte doch auch nach der Nummer von Cracker. Das ist George Jones gewesen. Just a Little Walk with Jesus hieß dieser Song von einer Doppel-CD von George Jones, einer neuen. Und die heißt George Jones Sings the Greatest Stories Ever Told, The Gospel Collection. Und unter anderem eben dabei der Song, den wir gerade gehört haben, Just a Little Talk with Jesus, nichts gegen Jesus, ganz echt nicht. Amazing Grace ist mit dabei und all die anderen Lieder, die eben im Gospel, im weißen Gospel gesungen worden sind und immer noch gesungen werden. Wir machen einen Schritt in die Vergangenheit, einen weiteren nach George Jones, also in dem Sinne, dass es diesen Mann schon eine ganze Weile gibt. Der ist übrigens zweimal mit Tammy Wynette verheiratet gewesen. Und gehen ins Jahr 1971. Im Jahr 1971 erschien die erste CD der New Riders of the Purple Sage, dieser Country-Band aus San Francisco, von der man immer gesagt hat, es sei die Country-Band von Jerry Garcia, von dem Sänger und Gitarristen von Grateful Dead gewesen. Sie waren dennoch ein bisschen mehr. Sie waren, ja, irgendwann waren sie eine eigene Band. Zum Anfang mögen sie als Spielwiese, als Country-Spielwiese von Jerry Garcia da gewesen sein. Aber dann waren sie denn doch eine eigene Band und hatten allerdings ein Problem, dass immer wieder neue Mitglieder in diese Band, in die New Riders of the Purple Sage, kamen. Damals, zum Anfang 1971, als die erste LP erschien, dann waren das John Dawson, David Nelson und Dave Torbert. Die Gastmusiker auf dieser ersten LP waren Jerry Garcia, wie gesagt, Spencer Dridden, Mickey Hart, auch bei den Grateful Dead, und Commander Cody, der dann auch seine eigene Band hatte. Wir hören einen Song von dieser LP, beziehungsweise eben von dieser CD, weil diese CD wieder veröffentlicht worden ist. Sie ist digitalisiert worden. Es gibt drei Bonus-Tracks, drei Live-Bonus-Tracks, aufgenommen am 2.7.71 im Fillmore West in San Francisco. Von diesen Songs, von diesen Bonus-Tracks hören wir keinen, sondern ein Lied, was auch damals schon dabei war. Und dieser Song, der heißt I Don't Know You, die New Riders of the Purple Sage, digital bearbeitet. I don't know you, you've been lately on my mind. I don't know you, you've been lately on my mind. Well, you came into my world and you took it by surprise. The sun could rise up in the west and I would be no wiser. And I don't know. Come sit beside me, I'm not sure if you're still there. Come sit beside me, I'm not sure if you're still there. Well, the old man in the sky knows what I'm saying. I couldn't tell you a lie. Believe we've been playing a game, 'cause I don't know. Thank you. don't know you. You've been lately on my mind. I don't know you. You've been lately on my mind. Well, you came into my world and you took it by surprise. The sun could rise up in the west and I would be no wiser. 'Cause I don't know. Long ago, you promised you would leave her. We would raise a family of our own. But years have passed, and this naive believer could be walking down the aisle all alone. Something, ooh, something new, something. Something new, something new. Die Dame, die da gerade eben gesungen hat, die heißt Gray Delisle. Gray Delisle. Und sie ist in San Diego geboren und aufgewachsen, mexikanisch-irischer Abstammung. Und das war es dann auch alles, was ich über sie weiß. Sie ist Sprecherin, Synchronsprecherin beim Fernsehen in den USA für Kinderserien. Und sie hat eine CD gemacht, eine wundervolle CD, die heißt Home Wrecker. Home Wrecker, der Song, der hieß eben Burled in Blue, Gray Delisle, der Name nochmal. Vorne sieht sie aus wie Bobby Gentry, diese Dame, und hinten guckt sie wie Lynn Anderson. Und was ich damit sagen will, ist, dass diese CD 60er Jahre Country ist. Es spielen ein paar, ja doch relativ bekannte Namen mit. Der Pedal Steel Gitarrist ist Greg Lees, der von Kenny Lang. Remy Jaffe, der Keyboarder von den Wallflowers, von Jacob Dylans Band. Und ich muss gucken, jemand von Tom Petty's Band Heartbreakers. Und zwar ist das in diesem Fall denn Benmont Tench. Der Name nochmal, Gray Delisle. Und die CD heißt Homewrecker. Das Kuriose an all dem noch dazu ist, dass die CD in der Bundesrepublik, möglicherweise in ganz Europa, vertrieben wird von einem klitzekleinen Label aus Alkmaar in den Niederlanden. Der nächste Interpret, der ist bekannt, das ist Doug Kusher, der ist Fiddler, kommt aus Louisiana. Der hat auch eine neue CD gemacht und die heißt Easy und daraus der Song The Country Singer, Doug Kusher. My picture's in the papers, my name is on the radio. I've even got an offer to go be on a TV show. Big things are happening to me, I think I'm gonna be a star. I've got a new guitar, I've got my name in lights. So baby, why can't I hold you tight? Or why can't I hold singer that comes from back in the sticks. You got a bug called a rock and roll fever, so you tell me to get away quick. Big things are happening to me, I think I'm gonna be a star. I've got a new guitar, I've got my name in lights. So baby, why can't I hold you tight? Why headed out of town, and man, I feel like crying. Snow is on the ground, and everything is dying. I'll come back alive. not cross 65. I need a song to help me along. I've got my Mustang pointed west. I'm going where the sun don't set. I'm on a roll, just me and the radio, playing Refugee and Born to Run and all those Allman Brothers songs. The wheels turn slow while I ride this road, just me and the radio. Second Avenue is twinkling behind. Do their best to blind me. The river's rolling by. Oh, baby, so am I. To help me along, I've got my Mustang pointed west. I'm going where the sun don't set. I'm on the road, just me and the radio. Turn that sweet emotion on, 'cause I just heard already go. Wheels turn slow while I'm riding this road, just me and the radio. Me and the radio. Diana Carter heißt die Dame, die da eben gesungen hat. I'm Just a Girl heißt ihre CD, auch neu. Und naja, I'm Just a Girl, wenn das so einfach wäre. Der Song, der hieß Me and the Radio, Diana Carter. Das ist eine Dame, eine zierliche junge Dame, blond, lange Haare, mit einer wunderschönen Stimme. Was die Stimme angeht, trifft das auch auf die nächste Dame zu, die heißt Cindy Balance. Das Äußere kommt insofern noch hin, dass auch Cindy Balance blond ist. Ansonsten blickt sie relativ grimmig vom Cover ihrer neuen CD gleichen Titels. Cindy Balance, von ihr auch ein Song, der heißt Long Way Down. I saw when I met you were your eyes. It's late and I'm dreading walking into my room, 'cause I'll notice you're not there. I've been keeping myself busy writing this tune about a perfect love affair. It was a long way down, but I liked fun. It was a long way down, but I liked fun. It was a long way down, but I loved fun. Now down in Lincoln County, a long, long time ago, they had themselves a range war that swept New Mexico. John Chisholm got it started the way they say he did, but the one who kept it going was Billy the Kid. Billy, oh Billy, the wind in the valley whispers low. Billy, oh Billy, you hear his name wherever you go. Now he was just a young man, but deadly with a gun, who got into a habit of killing just for fun. Then he became an outlaw, a price was on his head, but the ones who tried to get him were shot down instead. Billy, oh Billy, the wind in the valley whispered low. Billy, they made it quite a day. The law was gonna hang him, but Billy got away. He rode up to the mountains, a place where he could hide, while the law down in the valley just searched the countryside. Billy, oh Billy, the wind in the valley whispered low. Billy, she was so pretty, he couldn't keep away. Now he knew he shouldn't do it, but he rode down anyway. The sheriff was there hiding beside her father's bed, and when Billy came to visit, the sheriff shot him dead. Billy, oh Billy, the wind in the valley whispers low. Billy, oh Billy, Billy. mag Dixon Hall sein. Dixon Hall, das ist der Mann, der dieses Lied eben gesungen hat. Das geht leider aus dem Begleitheft zur CD nicht hervor. Dixon Hall ist auf jeden Fall jemand, der eine CD gemacht hat mit dem Titel Outlaws of the Old West, as sung by Dixon Hall. Und diese Outlaws, die er da besingt, natürlich auf dieser CD, das sind unter anderem Jesse James, Black Bart, Belt Starr, die Dalton Brothers, Johnny Ringo, Doc Holliday, John Wesley Hardin, die Clantons und die McLaurys und eben, wie gerade gehört, Billy the Kid. Billy the Kid, der Mann, der als Kind, im Alter von 12, seinen ersten Mann umbrachte und als er starb, ganz genau 21 Jahre, 7 Monate und 21 Tage alt war. Billy the Kid, gesungen von Dixon Hall und komponiert auch. Wir machen ein bisschen Country Blues von Hans Tessing. Hans Tessing, Holländer, der in Wien lebt, hat eine neue CD gemacht, auch eine neue CD. Songs from the Southland heißt die CD. Und was er da macht, ist folgendes. Er singt Songs von anderen, die er bearbeitet hat. Und die Songs, die er da singt, das sind Country Blues Songs. Und wir hören ein Lied von dem, der wohl derjenige ist, der den Country Blues am ehesten und am allerbesten verkörpert hat, nämlich Mississippi John Hurt. Und Mississippi John Hurt wiederum hat einen Song geschrieben. Der heißt Frankie and Albert, Hans Tessing. Frankie was a good gal, everybody knows. She paid $100 for Albert's suit of clothes. He's a man, but he do no wrong. Frankie went to the barroom, she ordered up a glass of beer. Said, tell me the truth, bartender, has my loving Albert been here? He's my man, but he do no wrong. I ain't gonna tell you no story, ain't gonna tell you no lie. I saw your man about an hour ago with a hussy named Nellie Bly. He's your man, he's doing you wrong. Frankie went down to the corner saloon. She didn't say that at long. She peeks through the keyhole and the door saw Albert in Nellie's arms. He my man, he doomed the wrong. Frankie told Albert. Albert said, I don't care. If you don't come with the woman you love, hold your feet first out of here. You're my man, you doomed the wrong. Frankie shot Albert, shot him 3 or 4 times. She said, stand back, I'm a smoker, my gun, want to see that round or die. He's my man, he done me wrong. Turn me over, mother. Turn me over slow. Maybe my last time you won't turn me no more. Frankie was a good gal, everybody knows. She paid $100 for Albert's suit of clothes. He's a man, but he done her wrong. vientos fue a cambiar con su pluma en su mano, con paciencia y sin temor. Escribió muchas verdades y respeto nos ganó. Palabras justas, bien presentadas, aparecieron y así fue a llegar. Doctorado y decorado, que hasta México lo fue a honorar. Con su pluma en su mano, corazón de piel chicano, México americano, muchos cuentos fue a cambiar. Con su pluma en su muchas verdades y respeto nos ganó. Tissenhauser ist das gewesen, Tissenhauser. Sie lebt seit einigen Jahren schon auch in Austin, Texas. Sie hat viele Platten und CDs gemacht, ist alles andere als erfolgreich gewesen und nun hat sie eine Live-CD gemacht. The Best of Tissenhauser Live. The Best einfach deshalb, weil auf dieser Live-CD all die Lieder sind, die sie ihr bisheriges Leben lang gesungen hat. Zum Schluss noch ein kleiner Rückgriff in die Vergangenheit. Vor 2 Wochen ist Sam Phillips gestorben. Sam Phillips war der Elvis Presley entdeckt hat, der Johnny Cash und Jerry Lewis und Roy Orbison und so weiter und so fort. Sam Phillips, geboren im Januar 1923 in Florence, Alabama und eben vor 2 Wochen gestorben in Memphis, Tennessee im Baptist Memorial Hospital, in dem Krankenhaus, also in dem Elvis Presley auch verstorben ist. 80 Jahre ist er geworden. Hören wir die Stimme des Gründers von Sun Records noch einmal. Now, you have to keep in mind that we were an independent record label, Sun Records. Nobody believed in what we were doing. I mean, you know, nobody would loan you any money or gamble with you on... It was, to business people, that was insanity. Du musst immer daran denken, Sun Records war ein unabhängiges Plattenlabel. Niemand hat an uns geglaubt. Niemand hat uns Geld leihen oder irgendein Risiko mit uns eingehen wollen. Für Geschäftsleute war unser Projekt Irrsinn. Ich konnte das sogar verstehen, denn es gab ja die großen, mächtigen Plattenfirmen. Aber ich war immer auch ein mutiger Geschäftsmann. Bloß weil meine Firma klein war, bedeutete das ja nicht, dass ich keine Chance gehabt hätte. Klar, vielleicht mit ein paar mehr Schwierigkeiten. Außerdem wollte ich meine Freiheit, meine Unabhängigkeit. Als Mitarbeiter einer großen Firma hätte ich kaum beweisen können, dass meine Idee richtig war. Ich wollte letztendlich den Leuten die Eindrücke meiner Kindheit vermitteln. Sie sollten entscheiden, ist das gut? Ist das kreativ? Also, ich war sicher, die richtige Idee zu haben. Ich wollte in dieses Business, ohne die Absicht, reich zu werden, direkt einen Hit zu produzieren oder Unmengen Platten zu verkaufen. Mir war klar, dass ich einen langen Atem brauchen würde. Aber deshalb hatte ich schließlich Erfolg. Denn ich hatte ja die richtige Motivation. Ich wollte die Musikwelt verändern und das haben wir mit Sun Records dann ja auch getan. And believe me, that's the reason that I succeeded, is that I had the right motivation for attempting to do what we ultimately wound up doing, which was change the face of music around the world. And that's exactly what we did. Sam Phillips, vor zwei Wochen verstorben, 80 Jahre alt ist er geworden. Der Gründer von Sun Records und, naja, der Entdecker von Elvis Presley und von vielen, vielen anderen auch. Wir hören einen Titel eines seiner Interpreten und die Wahl ist auf Charlie Rich getroffen. Charlie Rich deshalb, weil er auch mal bei ihm gewesen ist und weil es von Charlie Rich einen Song gibt, der heißt I Feel Like Going Home. Und das passt ja dann irgendwie. Charlie Rich also und I Feel Like Going Home. Lord, I feel like going home. I tried and I failed, and I'm tired and weary. And everything I done was wrong. Feel like going home. Lord, I tried to see it through, but it was too for me. And now I'm coming home to you. I feel like going home. Not a friend around to help me. From all the places I have been, now I feel going home. Lord, I feel like going home. I tried and I failed, and I'm tired and weary. Everything I've done was wrong. And that's it. Das war es in der Tat, and that's it, sagte er. Das waren 2 Stunden Country und Western hier beim Deutschlandfunk. Tschüss.